manchen Tagen hat Herr Meier schon beim Frühstück missgeschickt. Das heißt, weich doch seine Brötchen, sind so hart wie aus Granit. Will er seine Zeitungen holen, kommt ein kühler Zug im Nu. Meier steht auf nackten Sohlen und ihm schlägt die Türe zu. Vor Schreck wird er ganz blass, ist bis zum Kragen nass. Die anderen haben Spaß, doch Meier Wut. So ein Pech, oh nein, wie kommt er wieder rein? Das Fenster ist sehr klein, doch Meier dick. Seine Uhr zeigt auch schon achte, unser Meier ist in Hast. Mensch, Mann, Meier, Meier, sachte, und da hat es schon gepasst. Gerade ringt er noch nach Worten, Ochse, Esel, Trottel, Schwein. Von Fall zu Fall an manchen Orten lässt man sowas lieber sein. Der andere ist zu stark, der ist schon morgens Quark. Meier fühlt's bis ins Mark, wie stark Quark macht. Er wird gern größer sein, den anderen laut anschreien. Mensch, Meier, lass das sein, das geht nicht gut. An einem Unglückstag wie diesem man zur Vorsicht raten kann. Nach dem Pech mit diesem Riesen nimmt er lieber dann die Bahn. Er denkt auch, wer einmal Pech hat, der kann hier ganz sicher fahren. Ihn wundert bloß der Automat, nimmt das Geld in Scheinen an. Das ist doch komisch, das spukt es hier oder was? Du lieber Gott, oh lass es Abend werden. Wünscht sich mit einem Satz an seinen Arbeitsplatz, am Otto-Kleinholz-Platz, Stock Nummer 10. Im Büro sind alle Leute ganz besonders feierlich. Meier denkt, was ist denn heute? Und da geht ihm auf ein Licht. Der Kalender zeigt den 8., an dem er doch Geburtstag hat. Weil die anderen an ihn dachten, ist er ganz gerührt und platt. Da geht die Tür schon auf, jetzt nimmt es seinen Lauf. Etwas mit Päckchen drauf trägt man herein. Doch dann der Schicksalsschlag, es war Kollege Quark, der auch Geburtstag hat, ihn lässt man stehen. Zur Belohnung denkt Herr Meier, soll's heute was Besonderes sein, und so lädt er sich am Abend selber mal zum Essen ein. Gegenüber von Herrn Meier, das vornehme Restaurant, bietet als Spezialität Schnecken und Froschschenkel an. Man nimmt den Deckel weg und er greift zum Besteck. Da rennt sein Essen weg, lässt ihn allein. Und spät noch nachts um 10 konnt man die Gäste sehen, wie sie auf spitzen Zehen auf Froschfang sind. Meier, dem das feine Essen sich zu viel bewegen tat, will nach Haus, hat nicht vergessen, dass er was auf Vorrat hat. Als erstes sieht er einen Knochen, der war mal Teil von einem Kotelett. Die Kühlschranktüre steht noch offen, davor der Dieb, dem's prima schmeckt. Alles, was essbar ist, Herr Meier jetzt vermisst. Was ein großer Hund so frisst, man ahnt es nicht. Nicht mal ein Rindestück vom Käse blieb zurück, nur Dosenmilch zum Glück, die mocht er nicht. Ganz erschöpft liegt da Herr Meier, sieht die weiße Wand bloß an, denkt an Brötchen, Frühstückseier, womit es heute früh begann. Er schmunzelt, lächelt, brüllt und lacht, kriegt sich überhaupt nicht ein, ist sehr vergnügt und schließlich kracht das ganze Bett mit ihm drauf ein. Ein Katastrophentag und ein Schicksalsschlag, das macht ihn nicht verzagt, niemals, oh nein. Denn nach einem Missgeschick, einem finsteren Schicksalsstück, folgt morgen dann zum Glück. Vielleicht, ja vielleicht, wieso vielleicht? Ganz sicher, klar, jawohl, ein Tag mit Sonnenschein.